Radio. Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Ausgabe von On Radio. Heute live aus der Küche mit einem Kekssortiment, Frühstücksflocken, einer Instant-Nudelsuppe, 2 Litern Milch, eine Packung Chips, Nuss-Nougat-Creme, ein Glas Cornichon, Blattspinat, gefüllte Dragee-Eier, 500 Gramm Gnocchi, Branded Sounds, Felix Jocher, 4 Dosen Pizzatomaten, eine Handvoll Erdnüsse, 4 Eier, eine Multivitamin-Brausetablette, Matthew Herbert, Brandon Labelle, Björn Schinkel, Ole Tönse, Sprühsahne, 2 Überraschungseier, ein Knusperjoghurt, ein Weißwein, eine Packung Topfreiniger, eine Paprika, ein Eisbergsalat, 2 Becher Crème Fraîche, 2 Bier, ein Mineralwasser, ein Bund Lauchzwiebeln, 1 Kilogramm Möhren und einer Pomelo. Thank you. Kuchengartenstraße, Ecke Ludwig-Erhard-Straße. Alle Infos und Angebote unter buchbinder.de. Hi, ich bin der Veggie-Burger von McDonald's und das ist mein Comeback. Früher war ich der Gemüse-Mac, aber ich habe mich verändert. Jetzt bin ich besser als je zuvor, aber innerlich noch ganz der Alte. Ganz ohne Fleisch. Der Veggie-Burger für nur 1,10 Euro. Jetzt neue McDonald's SMS. Das sparen. Und für die Empfehlung nicht zu unseren Frühstückszeiten. Der neue SUV von Volvo. Der geländegängige XC60. Jetzt bei hammerdeal.de. Wie viel sind Sie bereit, für einen nagelneuen Volvo auszugeben? 15.000? 5.000? 500? Ersteigern Sie jetzt auf hammerdeal.de einen Volvo XC60. Schon ab einem Cent. Denn das kleinste alleinstehende Gebot macht das Rennen. Bieten auch Sie für einen neuen Volvo XC60 auf hammerdeal.de. 16 Uhr. Guten Appetit. Guten Appetit, ja. Willst du was zu trinken? Ja. Zum Wohl. Ups. Weißt du, dass man am Klang unterscheiden kann, ob Bier kalt oder warm ist? Oder anscheinend auch, ob es hell oder dunkel ist? Kann man das? Also. Ist das jetzt ein helles oder ein dunkles? Weiß nicht. Ein helles. Ist es ein helles, ja? Wie klingt denn ein dunkles? Das weiß ich leider nicht, aber ein kaltes Bier klingt heller als ein warmes Bier. Ein kaltes klingt heller. Wie sagt man diesen Bereich eigentlich? Ich meine, das kann man ja studieren, oder? Ja, das kann man tatsächlich studieren. Es gibt ja zum Beispiel auch Autotüren, die ja danach klingen sollen, dass man eine bestimmte Marke von Auto zumacht oder einen Automotor, der ja klingt wie ein Porsche. Das heißt, ein teures Auto klingt besser als ein billiges Auto. Es gibt ja auch billige Autos, die man aufmotzen kann, sodass sie klingen wie teure und trotzdem siehst du nur so einen VW durch die Straße fahren. Aber genau dasselbe versucht man auch mit Lebensmitteln. Zum Beispiel gibt es einen Sounddesigner, der gerade daran arbeitet, dass es einen Kronkorken gibt für eine Bierflasche. Wenn man die öffnet, klingt es nach einem Champagnerkorken. Eine Bierflasche, die nach Champagner klingt. Mhm, ein sehr exklusives Bier. Ein sehr exklusives Bier. Und genau, und die arbeiten auch daran, also sie wollen halt, dass der Gegenstand nicht nur gut aussieht, wenn man ihn im Regal sieht, im Lebensmittelladen, sondern dass er auch gut klingt. Zum Beispiel hier Cornflakes. Cornflakes. Wenn man sie aus dem Regal nimmt, haben sich die Flakes sozusagen unten zusammengeschüttelt und im oberen Bereich klingt es nicht mehr voll, als wäre es leer oben. Und deswegen arbeiten sie daran, die Schachtel so zu falzen, also da wie ein Musikinstrument, so ein bisschen wie ein Akkordeon, sodass die Flakes dann oben gehalten werden, sodass man, wenn man sie aus dem Regal nimmt, sie sich überall voll anfühlt und anhört. Also wie so ein Musikinstrument. Und ist das jetzt bei dieser Schachtel auch schon so? Nee. Nee, das gibt's noch nicht im Laden. Das gibt's noch nicht. Das ist noch Zukunftsmusik. Aber ich glaube, diese Cornflakes hier haben schon eine ganz gute Form, damit es sich überall auch so anhört. Oder es gibt noch so ein paar Geräusche, damit versuchen sie ja auch einmal Werbung zu machen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wiedererkennt. Gib mir mal ein paar. Das hier finde ich auch noch relativ... Das habe ich als Kind immer gern gemacht. Ich meine, wie sagt man, wenn man Chips designt, das ist Soundbranding. Ja, stimmt. Soundbranding. Das ist Soundbranding. Ach ja, und wir kochen ja auch gerade im Radio. Das ist ja auch ein Format, das ziemlich beliebt war, bevor es Fernsehen gab. Also vor allem in Amerika. Das Kochshows, ja. Ja, also die erste gab es 1924. Und das Interessante an Kochshows ist eigentlich auch, dass das immer eine ganz enge Verknüpfung mit Product Placement ist. Also deswegen hat das Fernsehen dann auch so bessere Chancen, weil da sieht man ja noch zusätzlich zum Geräusch. Dass es gut aussieht, ja. Ja, und du siehst halt die Marke, wenn, also hier, wenn ich dir jetzt die Chips gebe, weiß ja jetzt keiner, von welcher Marke die sind. Gibt im Radio. Aber es könnte ja auch für geschulte Ohren eine Art Schleichwerbung nur über den Sound geben. Ich meine... Schon, aber für den normalen Verbraucher. Der normale Verbraucher merkt das nicht. Und da gab es wirklich eine ganz schöne Kochsendung. Wo zum Beispiel die Hauptdarstellerinnen waren eigentlich Werbefiguren. Es gab eine Betty Crocker, die wurde von verschiedenen Schauspielerinnen gesprochen. Mhm. Und es gibt, die gibt es immer noch. Die ist also so wie der, bei der Kinderschokolade, die der Bub. Der Cover, ja. Genau, das auch, hat sich auch immer wieder verändert, das Bild die von Frisur ihr. Die Frisur ein bisschen angepasst, ja. Genau, heute ist sie, glaube ich, an die multiethnische Gesellschaft angepasst und ein bisschen dunkler geworden. Mhm. Ein Hauch. Und guckt freundlicher als in den 50er Jahren. Okay. Wie heißt die? Die hieß Betty Crocker, also heißt immer noch. Und ganz viele Leute dachten halt, dass es eine wirkliche Figur ist, weil im Radio... Dass es die gibt, ja. Genau. Was ist denn eigentlich mit dieser Frau Betty Bossi? Betty Bossi? Kennst du nicht? Nee, wer ist das? Vielleicht gibt es das nur in der Schweiz. Das ist auch, nehme ich mal an, ein Name einer Frau für Kochbücher. Mhm. Betty Bossi, Serie. Gibt es auch schon ganz lange. Und du meinst, das ist auch eine Werbefigur? Wahrscheinlich. Mhm. Wirklich? Kann ich mir gut vorstellen. Was ich auch noch ganz interessant war, dass sich dann auch die Rolle der Kochsendung während des Kriegs zum Beispiel verändert hat. Also während des Zweiten Weltkriegs wurden ja dann die Frauen an der Heimatfront gebraucht. Mhm. Und deswegen haben dann die Kochsendungen viel so Rezepte gebracht, die so ganz schnell gehen, wo viel vorproduziert ist, wo die Kinder schnell versorgt sind, damit die Frau wieder zur Arbeit kann. Damit die Frau sofort wieder zur Arbeit kann. Und als die Männer dann nach dem Krieg wiederkamen, sollten die Arbeitsplätze wieder freigeräumt werden. Und dann gingen auch die Kochsendungen drauf ein und haben dann so ganz aufwendige Mehrgänge-Menüs dann gefeatured. Okay, das war eigentlich so der Beginn von Fast Food zu dieser Zeit, oder? Ja, das ging musste echt einfach schnell los. Ja. Also da gibt es auch zum Beispiel schon die 1933 ging die Pet Milk Experimentalküche auf Sendung, die Mary Lee Taylor Show, wo Mary Lee Taylor dann den amerikanischen Hausfrauen erzählt, wie man mit nur 4 Grundnahrungsmitteln eine gesunde, schnelle Nahrung macht. Und zwar, was waren das noch? Also Pet Milk natürlich, Kokosnuss, Kokonat, was heißt Kokosnuss? Kokosnuss. Marshmallows und Vanillewaffeln. Die Amerikaner. Mhm. Und zwar hat sie hier zum Beispiel darauf hingewiesen, dass das ganze zugesetzte Vitamin D in der Milch ja so unglaublich gut ist für die Zähne und die Knochen von wachsenden Kindern. Mhm. Und die Marshmallows? Naja, wer weiß. Hm. Sagt dir Matthew Herbert was? Ist das nicht erst gleich? Schon mal gehört, ja? Müssen wir nicht den nächsten Gang kochen? Dann müsst ihr sagen, nee. Hast du ein Beispiel? Ich bin gerade am Überlegen, weil du da von diesen vier Zutaten sprichst. Der macht ja auch unter anderem Musik mit Lebensmitteln. Da gibt es ein Album, Pla de Jour heißt es. Was hat er da gemacht? Ganz verschiedene Sachen. Da geht also ein Beispiel ist das irgendwas mit Kaffee. An Empire of Coffee, genau, so heißt das Stück. Da macht er eigentlich eine Art Popmusik, aber nur aus Aufnahmen von Kaffeebohnen oder Kaffeetassen, Kaffeebecher. Mhm. Klingt ja alles nicht so spannend, aber er wählt das halt wirklich aus politischen Gründen aus. Also die Musik hat ein ganz krasses Konzept dahinter. Und ich glaube, bei Empire of Coffee geht es ihm unter anderem um diese genmanipulierten Sachen und wie heißt die Firma schon wieder? Die Monsanto meinst du? Monsanto, genau, Monsanto. Und unter anderem nimmt er da, also nur so als Beispiel, 60 vietnamesische Kaffeebohnen in diesem Stück. Und 60 Bohnen, das ist auch genau die Menge, die in einem Starbucks Espresso drin sind. Genau 60 Bohnen. Wirklich so viele Bohnen für einen Kaffee? Für einen Espresso, ja. Anscheinend. Und er wählt die BPM-Zahl von 79.939000. Weil das genau die Bevölkerungszahl von Vietnam ist. Das sind halt Sachen, die man nicht raushört, aber ganz schicke Musik. Spielst du das mal ein? Wir können es mal hören. Thank you. Thank you. Sie es wieder einmal ganz genau wissen wollen. Jeder Hit steht im Internet. mdr1radiosachsen.de. Titelliste mit Interpretenname und Songtitel. Welches Lied gerade im Radio läuft? Ach hier, genau. Die sind's, sag ich doch. Einfach. mdr1radiosachsen.de. Ein bisschen Parmesan-Käse? Oh ja, das wäre super. Vielen Dank und zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt bin ich immer gespannt, ob es auch schmeckt. Eigentlich ist das, was wir hier machen, ja so ein bisschen wie die Arbeit von Band in der Bell. Hm. Kennst du das? Du meinst Table Talk? Mhm. Meinst du diese Arbeit? Genau. Ja. Aber ich weiß nicht genau, um was es da geht. Wie war die? Na, jetzt 2009 im Studio vom ORF für Kunstradio hat er 8 Leute eingeladen gehabt zu einer Dinnerparty. Okay. Die alle zum Experten zum Thema Stimme waren und er hat sie eingeladen. Zum Thema Stimme, Essen. Ja? Ah, ja. Okay. Genau, und, also sie, und sie haben dann beim Essen sich über verschiedene Aspekte unterhalten und haben sich quasi auch kennengelernt, weil sie sich noch nicht kannten. Also dieses typische Dinnerparty-Gespräch. Was waren das zum Beispiel für Leute? Also eine Sängerin oder sowas? Genau, es war eine Sängerin. Es war ein Sprachtherapeut. Ich glaube, es war sogar eine Psychotherapeutin. Okay. Was auch immer die damit zu tun hat. Ein Soundkünstler. Mhm. Und die haben dann immer so kleine Beiträge auch noch zwischendrin vorbereitet gehabt. Die Sängerin hat natürlich gesungen und so. Also okay, wo sie eigentlich ihr Fachwissen so präsentiert hat. Genau, kleine Lecture. Und das wurde übertragen, live übertragen im Radio, oder wie war das? Ja, es wurde halt leider nicht live übertragen, sondern die Dinnerparty hat insgesamt 4 Stunden gedauert. Und 4 Stunden? Wow. Das ist ganz lange. Obwohl sie nur gegessen haben. Also, Nudeln? Nein, ich weiß nicht, was sie gegessen haben, wurde nicht verraten. Hm. Aber für das Radio haben sie es dann zusammengeschnitten, sodass von jeder 5. Minute 1 Minute abgespielt wurde und dann 1 Sekunde dazwischen. Also so ein ganz starkes Raster. Also so wie ein Kompressor, ganz regelmäßig wegnehmen, nicht nach Inhalt, okay? Und du hast die Arbeit mal gehört, ja? Ja, ich habe sie gehört, also dann den Radiomitschnitt. Und es ist alles sehr gleichmäßig, es ist so sehr auf einem Level und das Gespräch plätschert so, wie man das halt kennt von Partys. Ja. Also es war... Er meinte dann auch nachher, er hätte vielleicht doch mal eine Diskussion starten sollen, sodass sich Leute auch mal ein bisschen aufregen und erregen beim Reden. Aber ihr ging es ja auch um die Veränderung der Stimme durchs Essen, so wie jetzt hier. Okay. Vielleicht kann er ja selber was dazu sagen. I sort of felt like on one hand the dinner and the table and the whole situation is already kind of choreographing things. It kind of already decides how we relate to each other. So I sort of like that in a way that there's already a structure built in to the event, and then just supplementing that by inviting people to bring one thing to share related to the voice. It comes up in listening to the recording that you can hear various private conversations where the theme of the voice comes up and they start talking about different aspects of that. So I do think that it was a sort of nice, gentle way to have the theme kind of be discussed without trying to kind of overly focus on it and demand that people talk only about the voice. So I liked that how the voice could be already performed just by the simple fact of people talking about anything. And then at the same time, it could become a kind of subject or sort of issue of the conversation. So that was really a nice kind of way to structure it, I thought. It was actually quite free for people to kind of talk about whatever they wanted to and just to kind of enjoy the meal. So in a way, I wanted it to function as an ordinary dinner party and how that dinner party bringing people together who maybe don't know each other or they come from different spheres of life, being able to hear that in the voice about how people begin to approach each other, about how they find their place within the dinner party, or whether they sort of feel uncomfortable. I wanted to, in a way, have that be present. So I didn't want to direct things too much, actually. I felt like there was already enough direction by the fact that we were there having a dinner. And so really allowing a lot of freedom in what people could do and say. And then every now and then, yeah, just sort of calling attention and asking one person to present what they brought was a way to kind of cut into that and allow one person to take control of the table. And then that turned into more of a collective conversation. And it's really kind of beautiful how you hear that in the recording. And then as it fades away and breaks off in back into the kind of private conversations and general exchange of words in a really free way, you really kind of, it's a kind of movement, kind of social and audible movement that you can hear. So these are the kind of things I wanted to kind of bring out.

on radio.